stellvertretender Reichsprotektor des Obergruppenführer Heydrich. Sehr verehrte Gäste, ich eröffne die heutige Kundgebung, indem ich Sie auf das Herzlichste in der deutschen Stadt Prag, im Protektorat Böhmen und Mähren, als einem Teil des Großdeutschen Reiches begrüße. Insbesondere begrüße ich den Reichswirtschaftsminister Dr. Walter Funk, den Reichsleiter und Präsidenten der Südosteuropa-Gesellschaft, Reichsstatthalter und Steuerhüter Waldorf von Schirach, die Reichsstatthalter und Gauleiter Mutschmann, Dr. Juri, Henlein und Bracht, die Staatssekretäre Albers und Neumann sowie den Vertreter des UKW, Generalminister Decker. Gleichzeitig darf ich mit Zufriedenheit die Anwesenheit des Staatspräsidenten Dr. Hacher und der Protektoratsregierung feststellen. Der Besuch der Vertreter des Reiches unterstreicht sinnbildlich die selbstverständliche Zugehörigkeit des Protektorates zum Reich, während die Anwesenheit des Staatspräsidenten und der vollzähligen Protektoratsregierung einen Beweis der Übereinstimmung mit dieser Reichsauffassung bedeutet. Die heutige Tagung steht infolge der günstigen Wahl des Zeitpunktes vor völlig klaren Verhältnissen in der Welt. Die entscheidende Führerrede und die Waffentaten Japans sowie der nunmehr offene Kriegszustand mit Nordamerika haben nicht nur den Heuchlern in den Vereinigten Staaten die Maske vom Gesicht gerissen, sondern eindeutig in der Welt die beiden Fronten klar umrissen. In den letzten Tagen hat folgerichtig der größte Teil der Antikominternstaaten auch seinerseits die Konsequenzen gezogen. Der Welt des Judentums, des Bolschewismus, des skrupellosen Profits, des Egoismus steht ein einiges Europa gegenüber, das unter der Führung Adolf Hitlers in Übereinstimmung mit Italien alle Kräfte gegen die sinnlosen Zerstörungspläne der übrigen Welt konzentriert und den organischen Aufbau im Sinne sozialer Gerechtigkeit und im Geiste des nationalsozialistischen Gemeinschaftsbegriffs zum Ziel hat. Großdeutschland und Italien bilden Kern und Fundament des europäischen Wiederaufbaus. Während die Soldaten Deutschlands und seiner Verbündeten an allen Fronten die Söldner der vergehenden anderen Welt zusammenschlagen, entsteht hinter den Fronten bereits eine neue Ordnung. Lebensgebiet für Lebensgebiet wird als Pfeiler des Ganzen für sich neu gestaltet und geformt. Die Wirtschaft als einer dieser Pfeiler hat ihre besondere Bedeutung sowohl für die siegreiche Beendigung des gewaltigen militärischen Ringens als auch im Rahmen der zukünftigen Friedensaufgaben des neu gefügten Europas. Festzustellen, wie weit diese Arbeit für Krieg und Frieden unter besonderer Berücksichtigung dieses Raumes gediehen ist, soll unter anderem Zweck dieser Tagung sein. Da das Reich richtunggebendes Vorbild ist, darf ich ganz kurz der Grundsätzlichkeit halber die Entwicklung des Reiches in dieser Richtung streifen. Die alte Wirtschaftsordnung des Reiches stand im Allgemeinen im Zeichen des Eigennutzes der Dividenden, der hemmungslosen Reklame, des ungezügelten Konkurrenzkampfes. Nicht die politische Führung gab im Rahmen der politischen Notwendigkeiten zum Nutzen des Reiches die Richtlinien für die Arbeit, das Leben, die Produktion, den Absatz und die Ausfuhr. Die Wirtschaft war vielmehr, sicher zum Teil unbewusst, in die Ebene der vom Juden beherrschten Weltwirtschaft geglitten in der allmählich Produktion und Absatz an sich, internationale Patentverträge und so weiter, dem Handeln die Richtung gaben. Dadurch geriet die Politik des Reiches völlig entgegen den politischen Notwendigkeiten in die Abhängigkeit der Wirtschaft mit ihren internationalen, die Nöte des Volkes zu wenig beachtenden Bindungen. Damit regierte in der Welt der vom Judentum erfundene Grundwert des Goldes und das Geld als Macht schlechthin. Der Kampf um die Absatzmärkte, die geldlich außerordentlich starke Position der sogenannten Siegermächte des letzten Weltkrieges, zwangen dann auch in Deutschland, um für die internationalen Verhandlungen einigermaßen konkurrenzfähig zu sein und oft gegen den Willen guter deutschbewusster Wirtschaftsführer, zu riesigen internationalen Konzernbildungen. Zum Schaden der Reichsverteidigung war die Folge nicht nur der übermäßige Kapitaleinfluss der Feinde im Reich, sondern auch infolge der Patentverträge der automatische Verlust mancher wichtigen Erfindungen. Erster Führer hat mit dem Nationalsozialismus und der Partei die Anschauung auch auf dem Gebiet der Wirtschaft grundsätzlich verwandelt und als oberstes Gesetz das politische Wohl des Reiches und damit die politische Führung über die Interessen der Wirtschaft an sich gestellt. Die Reste der zusammengebrochenen deutschen Volkswirtschaft wurden vom Reichsmarschall mit dem Vierjahresplan in Vollstreckung des Willens des Führers zum Fundament einer gefestigten deutschen Volkswirtschaft zusammengeschweißt. Diese neue Auffassung führte nicht nur die deutsche Wirtschaft zu einer eisernen Notgemeinschaft für die Zukunft des Reiches in Krieg und Frieden. Sie gab vielmehr dem anständigen Privatunternehmer, der der internationalen Konzernbürokratie zu erliegen drohte, wieder größere Bewegungsfreiheit, dem Arbeitnehmer im Rahmen der Möglichkeiten der Aufrüstung und des Krieges im Zusammenwirken mit der Arbeitsfront gewisse Erleichterungen und wurde endlich zum Fundament einer neuen Wirtschaftsordnung des geeinten Europas. Die Staaten Europas haben sich mit Ausnahme von wenigen, die es noch heute auf zwei Schultern zu tragen für nötig halten, in Verträgen sowie durch praktische Zusammenarbeit klar zu dieser Konzentrierung der Kräfte bekannt. Umso befremdlicher musste daher für die deutsche Führung des Reiches der Versuch gewisser Kräfte im Protektorat Böhmen und Mähren sein, unter dem Einfluss jüdischer Hetzer und Emigranten aus der feindlichen Welt gegen die Entwicklung Europas anzugehen. Diese Haltung ignoriert die Tatsachen der Geschichte der letzten 1000 Jahre zugunsten einer künstlichen Entwicklung von 20 Jahren und übersieht, dass durch freiwilligen Entschluss seines Staatspräsidenten das Protektorat seit dem 16. März 1939 eindeutig und endgültig zum Reich gehört. Das gilt nicht nur geografisch, sondern für alle Lebensgebiete, die im Interesse Großdeutschlands und damit auch dieses Raumes im Sinne des Reiches und zum Reich hin ausgerichtet gehören. Nebenbei bemerkt bedeutet das, abgesehen davon, dass jeder Tscheche in seinem Privatbereich sprechen kann, was er will, dass in der Wirtschaft als unteilbaren Ganzen primär auch die deutsche Sprache Gültigkeit haben muss. Die Auswirkungen der staatspolitischen Lösung des 16. März 1939 und die kluge und loyale Einstellung des Staatspräsidenten im Sinne der Wenzel-Tradition kommen auf der Ebene der Wirtschaft in besonders prägnanter und plastischer Weise zum Ausdruck. Hier scheinen die alten Wunden am raschesten zu heilen und der Übergang vollzieht sich in einer natürlichen Gesetzmäßigkeit und Folgerichtigkeit. Es ist erforderlich, auch für diesen Raum einen ganz kurzen Überblick im wirtschaftlichen Sektor zu geben. Die Entwicklung des österreich-ungarischen Staates hatte auf dem wirtschaftlichen Gebiete Erscheinungen hinterlassen, die ihren besonderen Ausdruck in einer für die Größe des Raumes unverhältnismäßig starken Industrie fanden. Der aufgrund des Versailler Diktates errichtete Staat hatte den größten Anteil der Industrie der Donaumonarchie übernommen und die Staatspolitik hatte ohne Rücksicht auf nationalwirtschaftliche Notwendigkeiten Bindungen gelöst und war neue eingegangen, die planmäßig die Loslösung aus dem mitteleuropäischen Wirtschaftsblock zur Folge hatten. Aus einer grundsätzlich feindlichen Einstellung gegenüber dem Reich wurde die Wirtschaft von diesem gewaltsam abgedrängt. So schrieb im März 1939 der Wirtschaft des Großdeutschen Reiches ein Wirtschaftskörper gegenüber, der unter dem drückenden Erbe der ehemaligen Republik dem westlichen Wirtschaftssystem verfallen war und der neu geformten und neu geordneten Wirtschaft des Reiches ohne jede Bindung gegenüberstand. Die Eingliederung in das Reich hat in den vergangenen 2,5 Jahren die Erfahrungen und die erprobten Grundsätze, die den Wiederaufstieg der Wirtschaft des Reiches begründet hatten, auch der Wirtschaft des Protektorates zugutekommen lassen. Damit ist auch der volle Einsatz der Wirtschaftskräfte, die dieser Raum dem neuen Europa zur Verfügung stellen kann, für das Reich gewährleistet. Die bereits vor einem Jahr mögliche Aufhebung der Zollgrenze zwischen dem Protektorat und dem übrigen Reichsgebiet hat die rasche Überführung dieses Wirtschaftsraumes zum Nutzen der gesamten Wirtschaft beschleunigt. Die auseinandergerissenen Teile haben sich damit wieder zu einem sinnvollen Ganzen geordnet und die natürlichen Beziehungen sind von ihren Hemmungen befreit worden. Es sei betont, dass der größte Teil der arbeitenden Bevölkerung, insbesondere der Arbeiterschaft, des Handwerks und der gewerblichen Wirtschaft, real denkend den Weg des Reiches verstand und damit die Konzentration der Kräfte gerade auf dem wirtschaftlichen Sektor im Sinne der europäischen Zukunft förderte. Mit Genugtuung kann festgestellt werden, dass der Hauptsache nach die Zusammenführung der größten und bedeutendsten Wirtschaftszweige des Reiches und des Protektorates sich nicht im Wege von Verordnungen und behördlichen Bestimmungen vollzog, sondern dass die Verschmelzung mit der Wirtschaft des Reiches im Wege von freien Vereinbarungen vollzogen werden konnte. In unmittelbaren Verhandlungen wurden in mehr als 250 Gruppen Übereinkommen der verschiedensten Form getroffen, die auf allen Gebieten nach einjährigem Bestehen den Beweis erbracht haben, dass sowohl der Vorgang richtig wie auch die Unmittelbarkeit der Verhandlungen vernünftig gewesen sind. An diesen wesentlichen Ergebnissen, die im Wege der direkten Verhandlungen zwischen Reichsgruppe Industrie und Zentralverband der Industrie erzielt wurden, ändern auch nicht die Besonderheiten, die auf diesem oder jenem Gebiete zurzeit noch bestehen. Die Wiederaufnahme alter, abgebrochener Beziehungen und Verbindungen zum Deutschtum wurde durch die Ausschaltung der Juden aus der Wirtschaft des Protektorates ergänzt. Damit konnte altes Unrecht, das an den Deutschen dieses Raumes durch Jahrzehnte verübt wurde, teilweise wieder gut gemacht werden. Nunmehr nehmen die Angehörigen des deutschen Volkes wieder an wirtschaftlichem Aufbau teil und die Führungsfunktionen, die ihnen im Interesse der neuen Wirtschaftsordnung zukommen, wirken sich zum Wohle dieses Raumes wie auch zum Wohle der gesamten deutschen Wirtschaft immer sichtbarer und fühlbarer aus. Die Wirtschaft Böhmen und Mähren fühlt zum überwiegenden Teil die Verpflichtung, ihre ganze Kraft dem kämpfenden Europa zur Verfügung zu stellen. Die Bewohner sollen aber auch dankbar anerkennen, dass sie alle ihre Kräfte auf dem wirtschaftlichen Sektor konzentrieren und damit den Grundstein für Wohlhabenheit und wirtschaftliches Gedeihen für die Zukunft legen können, während die deutschen und verbündeten Armeen im Osten den bolschewistischen Weltfeind vernichten. Wenn man prüft, welche Aufgaben der böhmisch-mährischen Wirtschaft als Teil der Wirtschaft des Reiches weiterhin zufallen, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass für die Pflege der Beziehungen zum Südostraum wie auch für die Beteiligung an der Erschließung des neuen Ostens die besten Voraussetzungen gegeben sind. Die böhmisch-mährische Wirtschaft ist, abgesehen von der Ernährungswirtschaft und einigen anderen Sektoren, nicht nur in der Lage, in der Zukunft bedeutende Überschüsse ihrer wirtschaftlichen Kapazität, wie in der Vergangenheit, auch nach dem Südosten zu liefern, sondern sie stellt naturgemäß auch eine wichtige Brücke vom Reich nach dem Südosten dar. Die standortmäßige Lage sowie die Gegebenheiten des Verkehrs, die langjährige Tradition und die Erfahrungen der Wirtschaft sowie die vorhandenen Bindungen und Beziehungen zu den Wirtschaftsräumen des Südostens schaffen die Gewähr für die richtige Durchführung erteilter Aufgaben auf diesem Sektor auch in der Zukunft. Aus diesem Blickpunkt ergeben sich die mannigfaltigsten Beziehungen zu Wien, dem natürlichen Ausfallstor nach dem Südosten und der von Ihnen, hier bei Teilhaber von Schirach, geschaffenen und geführten Südosteuropa-Gesellschaft, die der wirtschaftliche und kulturpolitische Mittler vom Reich zum Südostraum ist. In dieser späteren Friedenswirtschaft fallen damit Wien als größtem Warenumschlagsplatz bedeutende Aufgaben zu, und es ist nur naturgemäß, wenn von dem Warenstrome, der von Böhmen und Mähren seinen Weg nach dem Südostraum nimmt, der Hauptteil über Wien geleitet wird. Heute schon gilt es, neben der straffen Konzentration für die Kriegsaufgaben, die Voraussetzungen für die kommende Friedenswirtschaft zu schaffen. Daher ist es ein zwingendes Erfordernis, das bestehende Arbeitsverhältnis auf der wirtschaftlichen Ebene zwischen Prag und Wien, das heißt, und damit der Südosteuropa-Gesellschaft recht eng zu gestalten und weiter auszubauen. Unter Ihrer Führung erfüllt Wien diese Mission, um sie zum Wohle des Reiches und der Völker des Südostens weiterzuführen. Zum ersten Male in der Geschichte Europas werden nun aber auch die ungeheuren Kräfte des Ostens, die bisher immer nur als Werkzeug der Zerstörung dienten, positiv und zum Wohle des neuen Europas zum Einsatz kommen. Sie, Herr Reichsminister, haben in Ihrer großen Rede in Königsberg diese Wendung des Reiches nach dem Osten als die Aufgabe für kommende Generationen gekennzeichnet und dabei den Beweis geführt, dass die Lösung dieser Aufgabe im Osten nicht nur für das Wohl des Reiches, sondern auch für das Gedeihen aller europäischen Völker die Voraussetzung ist. Als Teil des Reiches wird auch hier das Protektorat aufgrund seiner hervorragenden Lage, wie auch aufgrund der Voraussetzungen seiner Wirtschaft, diese Erkenntnis verstehen und nach den Weisungen der Führung des Reiches an der Erschließung dieses Ostens mitarbeiten. Als Beauftragter des Führers und Garant der Einheit des Reiches in diesem Raum darf ich nunmehr abschließend feststellen, das Protektorat ist Teil des Reiches. Die Wirtschaft als ein Lebensgebiet ist damit ein fester Bestandteil der Wirtschaft des Reiches in Krieg und Frieden. Für den Krieg ist es, und das sei meine Mahnung an die Wirtschaft Böhmen und Mähren, verantwortungsbewusste Pflicht, nach den Richtlinien der deutschen Führung alle Kräfte noch intensiver zu mobilisieren. Ich darf Sie, Herr Reichsminister, bitten, dem Reichsmarschall in diesem Sinne über das hier Gesehene zu berichten. Ihnen selbst als dem Reichswirtschaftsminister darf ich die Versicherung abgeben, dass ich glaube, im vollen Vertrauen auf die Leistungsfähigkeit und den Leistungswillen der Wirtschaft dieses Raumes sowie auf die Tüchtigkeit und den Fleiß des Großteils der arbeitenden Menschen, die vom Reich jeweils befohlenen Aufgaben übernehmen und durchführen zu können. Ich habe den Willen, dass in der Zeit meiner stellvertretenden Tätigkeit die Wirtschaft Böhmen und Mährens besonders aktiver Teil der deutschen Wirtschaft werden möge, nach den Weisungen und Richtlinien des Führers, des Reichsmarschalls und des Reichswirtschaftsministers zum Wohle Großdeutschlands, zum Wohle des neuen Europas.